safari, so mul mittag ist ein Kuh. Asche lung sei er nicht, sorry, auf Wogen, tata, tal, ballu. Thank you. Lust wohl ja wohl am Schlitten, doch nur da haben Kinder stehen. Kein Kiefer, Fax, Martello, wo war nicht lang gesehen. Loptal Football, Loptal Boxen, Matelia, Loptal Karti, Dille Mar Ada Fortuna, Donna Kolosch, die Hoparti. Schelo Bitsan, Hallo Barra, mich gewiss, da man da lusch. Sinta Valcareggio qua a Tilata. jikkontrollaw. Ta' ajizlu jiddefendu l-ohra jimurru jattakkaw. Thank you.